Das ist auch Nahrung. Zoom. Check. One. Two. Two. Two. Ich bin jetzt auf deiner Spur drauf. Das ist verwirrend. Ja, ich bin jetzt oben. Crazy. Aber passt, Lo. Voll okay für mich. Nice. So. Ich hoffe, man hört den Lüfter nicht. Bestimmt nicht. Und ich hoffe, mein Mikro stürzt nicht ab. Squeech ein bisschen. Perfekt. Und noch. Die Notizen-App, oder wie heißt es ja, die Erinnerungs-App. Ja, bei mir ist es Notizen. Bei dir ist Notizen. Und, was ich auch machen muss, ist das iPhone befreien von der Hülle. Ja. Ich habe die Woche irgendeinen News-Artikel gelesen, wo Leute darüber schreiben, wie happy sie sind, seitdem sie ihr iPhone aus der Hülle ausgepackt haben und dass Apple das auch empfiehlt, es zu machen. Mhm. Ja, da habe ich mir überlegt, wieso sollte Apple sowas empfehlen, kann denen doch eigentlich egal sein. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht wird das Handy wärmer in der Hülle und es ist besser, wenn es nicht so warm wird. Oder die wollen einfach, dass wenn es runterfällt, dass die Leute dann sagen, ah, ich will kein Handy mit einer Marke drin, ich kaufe mir einfach ein neues. Ja. Und dann machen sie wieder Umsatz, weil ja theoretisch so oft müsste man sein iPhone gar nicht wechseln, glaube ich. Wie es manche Leute machen, wie es auch ich mache. Ich müsste eigentlich auch nicht so oft wechseln. Ja, es macht schon Spaß. Was, neues iPhone? Ja. Oder das iPhone ohne Hülle zu benutzen? Beides. Beides. Ja, ja, ich benutze es jetzt auch ohne Hülle auf Apple sein Rad. Auf Apple sein Rad. Und will da ja nicht irgendwie, ja, wie sagt man, weiß ich nicht, stehen. Ich hatte letztens wieder das Problem mit, dass in meinem Ladebuchse zu viel Staub drin war. Es war fucking satisfying, wieder den ganzen Zeug rauszuholen. Den komischen Fussel-Bobble, ja, da. Ja. Das Problem war nur, ich konnte kein CarPlay benutzen, weil zu viel Fussel drin waren. Oh. Ja. Und dann musste ich entweder heim, aber ich war auf dem Weg ins Geschäft, wo ich festgestellt habe, und dann habe ich es removed mit dem kleinen Schraubenzieher. Das wollte ich gerade fragen, was ist dein Tool to go, um das rauszupolen? Ich habe zwei so kleine Schlitzschraubenzieher, so Schießbudenschraubenzieher im Geschäft. Die sind sehr winzig und mit denen geht's gut. Ansonsten macht doch nichts kaputt. Ja, ansonsten nehme ich einen Zahnstocher. Aber der ist ja nicht so fett. Mm-mm, geht gut. Okay, ja, ich nehme immer von so Ohrringen, so Ohrsteckern, die sind immer meistens so 1 Zentimeter lang oder ein bisschen länger. Und da kommt man gut rein, weil die sind auch gleichmäßig dick und sehr stabil. Ja, nice. Das ist mein Go-To. Und das hat man meistens dabei, wenn man irgendwie eine Freundin dabei hat. Dann kann man das auch unterwegs kurz mal rausprobeln. Sehr stabil, Patrick, sehr stabil. Ja. Zum Anfang. Ja, warte. Ja. Schätze mal noch schön. Fang mal an. Okay, los. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens und Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Das Mikro stürzt doch ab. Ich bin Patrick und bei mir hier im Raum sitzt der Bubi. Herzlich willkommen. Hallo, dankeschön. Ja, guess who's back? Folge 79. Mhm. Eins vor der 80. Eins vor der 80 und für die 80 haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, aber wir wollen es noch nicht verraten, oder? Nee, wollen wir nicht. Nee, aber die fleißigen Zuhörer wissen es vielleicht schon, oder? Wir haben es mal gedroppt, oder? Ja, es wurde zumindest angerissen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, dass wir das als Jubiläum machen, aber wir haben das schon lange überlegt und jetzt würde es sich ganz gut anbieten. Ja. Ihr könnt es mir ja schreiben, wenn ihr es schon wisst. Aber es macht ja keinen Sinn. Nee. Nee. Es ist sogar so, dass ich nächste Woche wieder einen kleinen Abstecher nach Irland machen muss. Und wenn alles richtig läuft, dann kommt die Folge da, wo ich sie erwartet, obwohl ich nicht da bin. Und dann geht ihr nicht leer aus am Freitag. Dann sind wir trotzdem da, um euer Wochenende zu versüßen. Aber ich will nicht zu viel versprechen, weil nachher kommt was dazwischen. Und dann warten alle sehnsüchtig drauf, aber es kommt einfach nichts. Ja, schaut mal, schaut rein. Kam eigentlich bei der, also ich fand deine Insta-Story wieder überragend, kam da bei den Umfragen irgendwas raus? Hat er ja mitgemacht? Ich habe extra einen Screenshot gemacht. Weil das würde mich interessieren. Ja, was waren es für Fragen? Es war die Frage, wie die Leute denn tanken, wenn ihre Zapfsäulenseite belegt ist. Die Frage war, entweder tun die Leute ihren Schlauch ums Auto rumziehen, rückwärts ranfahren, dass es dann doch wieder die richtige Seite ist, oder warten, bis die richtige Seite frei ist. Und 50% der Leute, also drei Leute, Aber ist doch okay. Ja, war überragend. Also insgesamt haben 6 Leute abgestimmt, einschließlich ich. Oh, ja. Du hast verfälscht. Ja, vielleicht. Weil ich habe es mir auch überlegt, aber ich wollte es nicht verfälschen. Hätte ich vielleicht dann auch machen sollen. Einschließlich ich. 50% sagen, dass sie den Schlauch ums Auto rumziehen. Ich glaube, das ist die populärste Methode. Ja, da bin ich nämlich auch dabei. Ja, also wäre es quasi eindeutiger. Bin ich raus. Bist du raus? Ja, bin ich raus. Die restlichen Stimmen, die 2 anderen, 33% sozusagen, fahren rückwärts ran. Mhm. Dazu gehöre ich. Und der eine, der, oder die eine, ich drop mal den Namen, die Julia, die ist die Einzige, die wartet, bis die richtige Seite frei ist. Ja, kann man auch machen. Kann man echt auch machen, ja. Meistens geht es ja eigentlich ganz schnell so. Tanken ist jetzt nicht so, solange man nicht elektrisch unterwegs ist und dann eine halbe Stunde warten muss oder noch länger, ist Tanken eigentlich auch in 5 bis 10 Minuten gegessen und dann wartet man halt die Zeit, bis das Auto vor einem wegfährt. Ja. Und die Leute, die meisten Leute finden die Schnellantworten, die Quick Replies. Replies, ja, finden die geil. Nice. Bei WhatsApp, ja. Hoffentlich benutzen es ja die auch so, wie wir es vorgeschlagen haben, dass man es benutzen soll. Oder wie sie wollen, aber Hauptsache benutzen, weil es ist ein gutes Feature. Und der Mike, Grüße gehen raus an der Mike, der teilt meine Meinung zum Guinness. Der hat nämlich, ich habe ja dieses Viererpack Guinness-Dosen gepostet mit dem Text dazu, lehnt euch zurück und genießt bei einem leckeren Guinness die Folge mit so einem kleinen Kotz-Smiley, hat er geliked. Was ich irreführend fand bei dem Drohnenbild, ich weiß gar nicht, was da noch dabei stand, da war quasi ein Bild von 2 Menschen, einer hat die Brille auf und einer hat gerade mit dieser Drohne, die wir beliebäugeln, ist schon rumgeflogen und du hattest aber noch so ein Gift drin von so einer normalen Drohne. Ja. Da war, glaube ich, das Augenmerk eher auf der Drohne, die sich bewegt und das ist quasi die falsche Drohne. Ja. Also Leute, die kleine Schwarze war es. Die kleine Schwarze. Die hässliche, dicke. Die aussieht wie so ein Käfer irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, die sieht aus wie so ein fetter Maikäfer, der gerade rumfliegt. Divers. Ja, ist so gut. Ja, das war zu dem Punkt. Was hast du erlebt am Wochenende, beziehungsweise die letzte Woche? Gab es da was? Hast du gesoffen? Gibt es eine neue Sauf-und-Drauf-Geschichte? Sauf-und-Drauf-Geschichte? Nee, gibt's nicht. Meine Freundin ist weggefahren am Wochenende. Sie hatte Trainingslager. Das heißt, ich hatte quasi Freizeit. Und dann bin ich zu verschiedenen Kumpels nach Hause gegangen, habe ein bisschen geblubbert, ein paar Bierchen getrunken, ein bisschen was gegessen, was gesnackt, ein bisschen getalkt. Bei mir ist nicht so viel passiert. Ich hatte wieder ein Testspiel von der Kreisliga, aber darüber müssen wir nicht reden. Da machen wir kein Update auf. Nee. Das lohnt sich nicht. Ja, aber so sich treffen mit Kumpels und so, irgendwie merkt man, wenn das einem lange fehlt und dann findet man es auch cool, wenn man es dann mal wieder machen kann. So, wenn sich das irgendwie nie so oft ergibt, also bei mir ergibt sich das nicht so allzu oft und dann genießt man das eigentlich richtig, obwohl es gar nichts so Besonderes ist. Weißt du, man geht nicht auf ein Konzert oder ins Kino oder irgendwas, sondern man chillt einfach irgendwo und ist trotzdem geil. Ja, bei mir war es so, ich habe meinen eigenen Kumpel angerufen, der Paul, und der hat gesagt, ja, er ist gerade auf dem Weg zum Mark, kommst halt auch vorbei, auf eine Shisha geschwind noch. Und dann haben wir uns da halt getroffen, haben ein bisschen getalkt, haben geschwätzt, wie der Urlaub wird. Ja. Sagt man nicht, man kommt auf dem Köpfle vorbei. Hat man früher gesagt. Hat man früher gesagt, gell? Ja. Ich fand das ganz cool eigentlich. Aber ich habe dann einfach geklingelt, der Marc wusste auch gar nicht, dass ich jetzt komme. hat einfach Leute eingeladen. Ja, ich habe versucht, den Marc anzurufen, aber er ging nicht ran, unter anderem, weil er eine neue Nummer hat, weil er letztens sein Handy verloren hat, auf dem Open Air damals. Oh. Ja. Hey, kann man sich nicht einfach eine neue Karte beantragen und dann hat man die gleiche Nummer wieder? Ich weiß aber nicht so recht. Der ist nicht so technisch versiert. Okay. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dafür hat aber ziemlich viele LEDs im Zimmer. Aber ich glaube nicht, dass LEDs unbedingt von Leuten zeugen, die technisch versiert sind, würde ich mal behaupten. Ja, sehe ich glaube auch so. Weil das ist jetzt auch nicht so die Raketentechnologie. Außer man muss irgendwelche komischen Zwischenspannungen und so ein Quatsch. Und das war schon richtig lästig. Da war ich froh, wo Halbleiter und Mikroelektronik hieß, glaube ich, die Vorlesung, wo das rum war, weil da war so kompliziert, habe ich noch nie rechnen müssen wie da eigentlich. Außer vielleicht in Mathe, aber Ja, das war schon richtig eklig. Mathe ist nicht deins. Nee, gar nicht. Man kommt auch mit wenig Mathe ganz gut durchs Leben. Ganz ohne Mathe ist schwierig. Ja. Es ist schon hilfreich, aber man braucht auch gar nicht so viel. Was ist das Wichtigste, die wichtigste mathematische Formel, die du außerhalb von der Schule am öftesten angewandt hast oder so? Weißt du, ich meine, ich lege einfach mal ein Beispiel los. Ich brauche beruflich öfters mal im Jahr den Satz des Pythagoras, weil ich einfach viel mit technischen Zeichnungen zu tun habe und alles Mögliche und muss dann halt diverse Sachen ausrechnen. Ich wollte Satz des Pythagoras aus Spaß sagen, ja, weil es ist so was Cooles, was man lernt, aber bei mir kommt es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe einmal, wo ich den Fernsehtisch gebaut habe, weil da die Pfosten oder die Beine so schräg wie bei dem Stuhl auch, also so nicht gerade runter, sondern so nach unten gehen sie weiter nach außen. Und da habe ich mir auch über den Satz des Pythagoras irgendeine kleine Zeichnung gemacht und habe das dann trigonometrisch, hat es überhaupt noch was mit dem Satz des Pythagoras zu tun? Ja. Damit habe ich den ganzen Bums dann ausgerechnet und es hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Aber das davor ist schon lange her, dass ich den angewendet habe. Aber ich finde den cool. Ich finde, der ist nicht vergeudet zu lernen. Ja. Auch wenn man da nimmer braucht, man kennt den einfach. Das ist schon die halbe Miete irgendwie. Manchmal, was in meinen Augen keinen Sinn macht. Was? Dass die Winkelsumme von allen Winkeln in einem Dreieck nicht 360 Grad ergeben. Ach so, und weil ein Eck mehr direkt das Doppelte an Gradzahlen ist. Bei einem Viereck, da hast du die 360. Ja, das macht ja gar nicht, weil es geht ja trotzdem einmal rum. Ja. Prinzipiell. Also, ich glaube, die Frage, also diese Annahme ist schon irgendwie berechtigt, aber wenn man es so, selbst wenn man sie ausspricht, merkt man, dass es eigentlich so, das wird einem so hart eingetrichtert mit diesen Winkeln und Scheißdreck. Und dann überlegt man sich auch, ja, wie würde eine Form aussehen, die, also eine Winkelsumme von 180 Grad hat, wie würde es aussehen? Ja, das geht halt gar nicht und so. Und dann denkst du immer weiter und dann merkst du, ja, das ist dann im Endeffekt doch blöd, aber wenn man das nur so mit, ich habe Dreiecken, also so viel Grad. Ich habe Vierecken, ein Eck mehr, aber doppelt so viel. Das ist ein bisschen kurios. Ja. Was soll brauchen wir sonst noch? Das sollte uns mal der Mathelehrer uns das Vertrauens erklären. Ja. Was man so gar nicht braucht, ist Mitternachtsformel. Doch, die braucht man. Also, wann habe ich die viel gebraucht? Schau, im Studium. Echt? Ja, wow, aber das ist ja auch... Aber danach dann eigentlich auch nicht mehr. Nee, das stimmt. Der Rest macht der Taschenrechner. Wenn man irgendwie Geraden hat und die schneiden sich und keine Ahnung, dann macht man das halt damit. Funktioniert genauso gut. Ja, ich finde, was man viel braucht, ist Prozentrechnen. Auf jeden Fall. Das hilft sehr viel. Ja. Oder wie es auch im Mathe-Fachjargon heißt, weiß ich nicht. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung finde ich auch nicht schlecht. Ich wollte es gerade auch sagen. Wahrscheinlichkeitsrechnung macht auch irgendwie Spaß. Aber im Zweifel kann ich immer sagen, ja, 50-50. Weil, weiß ich nicht. Weil entweder es passiert oder passiert nicht. Okay, so. uns kleine 1x1. Das ist auch wichtig. Das 1x8, ganz wichtig. 1x8 ist das Wichtigste und die anderen sind auch ganz gut. 7er 1x1. 1x7 ist auch gut, glaube ich. Das fand ich das Coolste. Okay, echt? Weiß nicht. Weil ich dachte, 7 ist eine coole Zahl, aber mittlerweile denke ich nicht mehr, dass 7 so eine coole Zahl ist. Aber als Schüler habe ich das gedacht. Ja. Das 1x8. Für die Leute, die den Song nicht kennen. Geht auf Spotify oder den Musikstreamer. Oder du packst in die Story rein. Ich pack's auch in die Story rein, ja. Nice. Aber Fahrzeug rein. Ja, wenn wir schon bei Musik sind, könnte ich vielleicht ein bisschen erzählen, was ich am Wochenende getrieben habe. Ja. War zwar im Endeffekt nur ein Abend, aber der war eigentlich richtig cool. Und zwar hat der Digison ein kleines Reggae-Festival organisiert, auf einem Stückle, schön umgeben von Bäumen. Also man hat sich direkt so, also dann anschließend war der Wald. Deswegen hat man sich direkt sehr, wie sagt man? Wohlgefühlt. Hat sich wohlgefühlt, hat gewusst, man geht niemand auf die Eier, egal wie laut man die Musik dreht. Wir hatten eine geile Anlage und wir hatten ein DJ-Line-up von 4 Leuten. Einer davon war ich, einer davon war der Digison. Und keine Ahnung, für so ein Stückless-Party war es schon krass irgendwie. Ich hatte es auch davor noch nie mit anderen Leuten, also mit so vielen anderen Leuten aufzulegen und alle Leute waren halt brutal gut drauf. Ja, kleines Reggae-Festival war wohl Begriff, oder? Weil das, was ich so gesehen habe auf Social Media, sah ziemlich wenig aus, so von den Leuten her, die da waren, oder War das vor Ort dann anders? Waren glaube ich, insgesamt so 20 Leute oder so. Also dafür war die Party auf jeden Fall übertrieben. Also von der Ausstattung und so. Aber das Problem war, dass wir, oder dass der Henny bis 2 Wochen vorher nicht definitiv wusste, ob man es überhaupt machen kann, ob man Stückle findet. Weil auf dem, wo man letztes Mal war, da gab es das gleiche Event, da fand es dann der Besitzer vom Stückle nicht mehr so cool, weil es laut war und Polizei gekommen ist. Und so war halt ein bisschen ungeeignet da. Und das war 10-mal geeigneter. Und weil das so kurzfristig war, waren halt viele Leute verplant, weil aktuell sind eh alle Leute irgendwie verplant. Deswegen war ein bisschen schade, viele Leute. Ich glaube, manche haben sogar noch spontan abgesagt. Aber wären alle gern da gewesen, deswegen hoffen wir, dass es beim nächsten Mal wir das vielleicht sogar nochmal da machen können und das auch rechtzeitig sagen können, dass die Leute sich den Termin blockieren können und dann auch mehr Leute da sind. Ja, ich wäre ja, glaube ich, auch gern gekommen, aber ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich da hingegangen wäre. Vor allem hättest du dann aufgelegt und so und dann wäre ich da so voll lonely, glaube ich. Mhm. Und ich hatte auch am nächsten Morgen was zu tun, deswegen war es von Heidelberg auch ziemlich schwierig, dann wieder heimzufinden. Ich habe gedacht, man muss da viel länger hinfahren. Ich bin, glaube ich, noch nie nach Heidelberg selber gefahren und war auch, glaube ich, noch nie oft da. Und zwar ein bisschen vor Heidelberg, deswegen spart man sich die letzten paar 20, 30 Minuten, glaube ich, bis man letztendlich in Heidelberg selber ist. Und es ging gut, vor allem sonntags zurückfahren, waren halt wenig LKWs unterwegs, dann war es richtig entspannt. Und insgesamt war die Feier auch richtig cool. Also ja, ich glaube, dir hätt's auch gefallen. Ich glaube auch. Ja, aber komm schon einfach das nächste Mal. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich das verpasst habe. Aber wäre bestimmt lustig gewesen. Ja. Ich hab crazy DJ-Sachen ausprobiert. Quasi, man hatte ja so einen DJ-Controller und dann kann man links ein Lied laufen lassen. Und dann ist eigentlich die Idee von dem DJ, dass der mit irgendeinem Übergang es schafft, das neue Lied anzuspielen und dann auch weiterlaufen zu lassen, dass man es gar nicht so arg merkt, dass man denkt, das ist ein ganz langes Lied im Endeffekt. Und dann gibt es aber auch DJ-Controller, die haben mehr als 2 Decks. Oder man stöpselt sich mehrere DJ-Controller zusammen, dass man mehr als 2 Decks hat. Und da habe ich es ausprobiert, auf dem 3. und 4. Deck immer nur solche A Cappellas laufen zu lassen von Liedern, die man kennt. Hatte ich ein paar, die haben richtig gut gepasst. Auch zum Teil welche aus dem Reggae-Genre. Deswegen haben dann die Leute es gekannt, weil die waren hauptsächlich wegen Reggae da. Und ich habe halt so Chill-Hop aufgelegt. Also ein bisschen entspannt und ab und zu ein bisschen mit so Rap-Vocals und viel so abgecuttet. So ganz viele Samples aneinander gestückelt. Und da habe ich dann halt, da hat man viel, vieles instrumental, deswegen passt da immer eine Stimme rein. Und wenn man dann, ich hatte leider nicht genug von denen, aber werde ich auch beim nächsten Mal auf jeden Fall mehr vorbereiten und dann wird es, glaube ich, noch geiler. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall gut vor. Wie lang war dein Gig? Mein Gig ging 2 Stunden und der letzte Gig vom Handy ging bis morgens um 7 oder so was. Der ging ewig einfach. Die letzten paar Videos, die aufgenommen wurden, sind alle, da ist die Sonne schon gerade am Aufgehen. Ja, und die haben trotzdem noch volle Ohren im Mucki geballert und waren echt Jungs dabei, die haben durchgehend getanzt ab dem Moment, wo Reggae lief. Die, aber auch richtig, eigentlich denke ich ja, da wippst ein bisschen rum, weil es ja entspannt ist und so, aber da war gerade einer, der ist immer rumgehüpft und so, keine Ahnung. Also hätte ich das, glaube ich, so gemacht wie der und vor allem so lang wie der, keine Ahnung, ob ich es überhaupt durchgehalten hätte, dann hätte ich am nächsten Tag überall Muskelkater, glaube ich. Mhm. Kennst du das von so Konzerten, wo man viel rumhüpft, dass man den Waden Muskelkater hat? Oh ja, kenne ich gut. Da habe ich noch nie mit jemandem drüber geredet und dann wusste ich nicht, ob es nur mir so geht oder ob das andere Leute auch haben. Ja, habe ich auch. Vor allem steht man ja auch viel ab dem Moment eigentlich, aus dem man aus der S-Bahn aussteigt oder sonst wo. Das war ein bisschen das Problem, dass ich lang gestanden bin. Ich habe gedacht, jetzt bin ich eine Weile gefahren, jetzt stelle ich mich hin. Und dann habe ich mich einmal hingesetzt, so um 12 herum oder sowas. Und dann bin ich schlagartig müde geworden. Mhm. Und das war dann schon ein bisschen ein Fehler, weil dann gähnt man die ganze Zeit und denkt, ah, jetzt gehe ich ins Bett und schlafe, ich bin schon alt und müde und so. Und eigentlich hätte man sich nicht hingesetzt, hätte man bestimmt einfach noch ein paar Stunden weitergemacht. Deswegen, ich war ein bisschen fertig an dem Abend, aber es war trotzdem insgesamt richtig, richtig geil. Ja, stelle ich mir gut vor. War mein Wochenende. Ja. Und dann am Sonntag hauptsächlich gechillt. Oder? Am Sonntag war krasses Sport, war der Sporttag, also der Sport, bei dem man auf dem Sofa sitzt, Bier trinkt und zuguckt, wie andere Leute Sport machen. Ich habe auch ein bisschen Sport. Dann ging es los mit Formel 1 um 3 Uhr und danach kam noch Frauen-EM-Finale. Ja. Und war beides eigentlich gut anzuschauen. Hat mir beides gefallen. Hast gesehen, beides? Ich habe Formel 1 auf jeden Fall geschaut. Das habe ich mir aber aufgenommen, weil ich am Sonntag ja, wie gesagt, Spiel hatte. Mhm. Und dann bin ich nach dem Spiel heimgekommen und dann habe ich mir meinen Fernseher rausgestellt, meinen Sky Receiver, wo das aufgenommen wurde, habe ich mir rausgestellt, habe mir ein Köpfle angemacht. Nice. Und habe es entspannt angeschaut. Zwischendrin gab es noch was zu essen, weil meine Mutter lecker gekocht hat. Was will man mehr? Ja, und dann habe ich da entspannt gesessen und habe mir das reingefahren. Und dann habe ich aber in der 75. Minute habe ich umgeschalten auf Frauenfußball, weil ich da das auch noch anschauen wollte, obwohl ich ja eigentlich nicht der Frauenfußballschauer bin. Und eigentlich wollte ich es auch gar nicht anschauen, weil ich die ganze EM nicht verfolgt habe. Warum sollte ich mir dann das Finale reinziehen? Ja, habe ich mir auch überlegt gehabt. Ja. Aber dann habe ich von vielen gehört gehabt, dass vor allem von meinem Vater, der hat mich, glaube ich, stark beeinflusst, der hat gemeint, er hat so die letzten paar Spiele gesehen. Und da merkt man halt dann auch, ich glaube, am Anfang sind noch krassere Unterschiede. Da ist, glaube ich, bei den Männern nicht so krass, hätte ich mir zumindest sagen lassen. Aber wie die spielen, ist halt so was ganz anderes irgendwie. Deswegen fand ich schon cool, dass die so viel rennen, sich ein bisschen gefühlt mehr auspowern und ein bisschen, vielleicht ist da aber auch die deutsche Nationalmannschaft, ich bin auch so ein richtiger Fußball-Touri, wenn es um EM und EM geht, die spielt tausendmal träger irgendwie, die rennen irgendwie nicht immer mit und spielen gefühlt ein bisschen defensiv und die Frauen, die geben halt irgendwie alles und wenn die sich da gegenseitig umprügeln, dann gibt es schon ein bisschen Stress, aber erstmal rangeln sie so. Und dann fallen sie, wenn sie wirklich fallen müssen, ansonsten rennen sie einfach weiter. Und das fand ich schon cool anzugucken, ja, dass sie nicht so, der hat mich so ein bisschen gestoßen, jetzt lasse ich mich mal fallen und dreh mich am Boden rum, weil das kann ich halt echt nicht brauchen. Ja, wie sich da der Fußball entwickelt hat, weiß ich auch nicht aus. Wo man das unbedingt zeigen wollte, dass man so wie eine Memme irgendwie auf dem Boden rumliegt. Ja. Also kann ja schon sein, dass es weh tut, wenn man einen Stollenschuh irgendwo hinbekommt, aber dann sieht man es ja auch und dann sagt man, oh ja, okay, das ist berechtigt, dass der jetzt ein bisschen kurz braucht, bis wieder weiter rennt. Aber manchmal ist es echt so, da sehe ich gar nichts, da berühren sich irgendwelche Trikots und dann liegt einer auf dem Boden und dann wird es auch noch falsch gepfiffen und keine Ahnung. Ja, schwierig, wo der Fußball da hingeht, aber naja, es ging ja nicht gut aus für die Deutschen, für die, wo es nicht mitbekommen haben. Ja, es war halt ein bisschen das Problem, dass während dem Spiel gab es eine Situation, wo eine englische Spielerin angespielt wurde und dann hatte die den Ball am Arm und das hätte eigentlich einen Elfmeter geben müssen. Man hat sich sogar angeguckt und hat es dann nicht, also man hat keinen Elfmeter gegeben, hat dagegen gepfiffen oder wie man es dann sagt. Und das wäre halt im Nachhinein das Tor gewesen, wo es vielleicht auch hätte entscheiden können. Aber bis zum Schluss konnte man nicht quasi die Schuld darauf schieben, dass es nicht klappt, sondern das haben dann hinterher halt gemerkt, ja okay, da hätten wir noch einen Punkt mehr gehabt und dann sähe es anders aus. Ja. Und der Schluss war auch ein bisschen räudig. Ja, ich fand es aber, dass die Engländerinnen, wo sie 2-1 in Führung lagen, überragend gemacht haben, nicht zum Anschauen, sondern einfach taktisch mega gut und gefühlt hatte der Kameramann, konnte da 10 Minuten Pause machen, weil der Ball immer in der gleichen Ecke war. Also das war echt brutal, wie die das da durchgezogen haben und da in der Ecke drin. Wenn man's so sieht, war es schon gut. Und das hat, glaube ich, auch der Moderator gesagt, dass jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Situation so war und sie quasi einfach nur warten mussten, bis das Spiel aus ist, alles quasi aus der Trickkiste ausgepackt haben. Aber zum Angucken, oder man hat ja auch mal gesehen, wie sich die deutschen Spielerinnen aufgeregt haben darüber, dass alles so lang dauert und rumgeschrien haben. Aus der Perspektive war es halt einfach nur eklig. Deswegen, ja, je nachdem, wie man es sieht, interessant war es auf jeden Fall. Die haben es aber auch unclever gemacht, weil normalerweise tust du dann die Passwege und alles Mögliche zustellen, dass die halt gerade nicht in das Eck reinkommen, an der Eckfahne. Mhm. Und dann gab es halt auch viele Einwürfe für die Engländerinnen und die haben halt immer die Linie runtergeworfen und die musst du halt zustellen. Wenn da jetzt zwei Leute, Deutsche, an der Linie stehen würden, würde die dann niemals hinwerfen. Der Ball muss in die Mitte, sonst kannst du nicht erobern. Keine Chance. Und das fand ich auch taktisch ein bisschen unclever, aber da in dem Moment, da denkst du halt auch nur, ey, gib mir den scheiß Ball, aber. Ich schieße das Tor, gib ihm her. Ja. Und dann war noch irgendeine Situation, da haben die, glaube ich, die Deutschen nochmal gewechselt und dann hat eine Frau einen Zettel reingetragen und hat den an jemanden gegeben und der wurde nochmal weitergegeben. Und die Engländerfrau, das fand ich besonders witzig, haben so richtig stier auf den Zettel geguckt. Keine Ahnung, ob die da irgendwas lesen konnten, ne? Aber so mega interessiert und wie wenn es auch für die bestimmt war, so selbstverständlich, ja. Merke ich drauf, ist ja. Das so ein Ding oder? Ja, das ist schon so ein Ding, gesehen. Du versuchst schon immer den Zettel von anderen Leuten anzuschauen. Selbst wir hatten einen Zettel damals beim Relegationsspiel. Und hat es auch jemand angeguckt? Ja, hat versucht, zumindest, aber hat dann doch nichts gebracht. Aber da ist meistens einfach eine Aufstellung drauf. Du spielst ja immer eine Formation, zum Beispiel 4-4-2 und dann, wenn du umstellst, spielst du halt nur noch mit 3 in der Abwehr. Ja, wahrscheinlich stand da auch sowas drauf. Genau, einfach nur die Namen und wo die jetzt spielen. Ja. Tja, was hat's gebracht? Nicht so nichts viel. Nichts hat's gebracht, vielleicht nächstes Mal. Ja. Nächstes Mal ist dann in 4 Jahren. EM, ja. EM ist in 4 Jahren. Aber dieses Jahr ist noch WM im Winter. Ich weiß auch nicht. Winter-WM. Winter-WM, ganz strange. Schön mit dem Glühwein dran sitzen am Heizpilz und dann beim Public Viewing. Ja, hoffentlich spielen die immer sonntags, ey. Dann können wir immer Football schauen und dann kommt Fußball-WM. Wow. Wow. Ja. Nee, es kommt ja dann die ganze Woche, oder? Ja, Spiele sind ja immer. Ja, unter der Woche und sonst auch immer irgendwie. Aber die Finals sind, glaube ich, immer Wochenends. Ja, das stimmt. Also da, wo dann Deutschland mitspielt. Ich habe gar keine Brille auf, ich kann gar nicht lesen. Ich glaube, es sind 26 Minuten. Ja, ich kann es auch nicht lesen. Ich sitze zu weit entfernt. Und ich hätte das Licht nicht anmachen sollen. Das ist mega ungemütlich. Findest du? Ja, mach das mal aus. Oh, dark. Dark. Wir treffen uns im Darkroom. Wo ich letzte Woche in Irland, war ich letzte Woche, vorletzte Woche, vor anderthalb Wochen, wie auch immer, in Irland war, da ist mir was Interessantes aufgefallen. Macht eigentlich nicht viel zur Sache, aber ich habe immer gedacht, wenn in einem Podcast Werbung kommt, dann haben die den so reingeschnipselt. Aber da war es so, dass die Folge rauskam, wurde dann runtergeladen und am Ende von der Folge kam einfach eine englische Werbung, weil die quasi wie so ein Platzhalter-Ding ist und dann tut irgendein Werbepartner das dann spezialisiert für jemanden daran packen. Hättest du das gedacht, dass Podcasts solche kranken Maschen, das sind so eigentlich genau wie es auf YouTube läuft, aber es ist da jetzt auch schon angekommen. Okay, crazy. Und es wäre mir wahrscheinlich woanders gar nicht aufgefallen, doch halt also außerhalb von Deutschland natürlich, aber im Endeffekt könnten die ja trotzdem, wenn sie irgendwelche Daten über dich haben, die sammeln und dir dann personalisierte Werbung halt geben. Also nicht nur in deiner Sprache, sondern irgendwas, was dich wirklich interessiert. Und da habe ich gedacht, ist Podcast noch so ein bisschen eine Safe Zone, was das angeht. Überall werden Daten gesammelt und du wirst so ein bisschen krass manipuliert, aber da ist halt im Endeffekt wahrscheinlich auch schon so, nur fällt es da irgendwie nicht auf. Nee, aber die meisten Podcasts, die ich höre, wo Werbung spielen, die sprechen halt ihre Werbung an und schauen halt, welche Zuhörer haben wir, sind die sportbegeistert und machen halt dementsprechend dann Werbung. Ich glaube, da gehen die Werbepartner auch direkt auf die Leute zu, die den Podcast machen und überlegen, was würde für die passen. Und da gibt es gefühlt auch nur 3-4 Leute, die da, also 3-4 Werbepartner, die da Interesse haben bei Podcasts. Und was wäre denn unser Werbepartner? Makita. Da kann man auch die 800er Spacks reinjagen. Ich hab's dir vorher schon gezeigt. Das ist ein gutes Video. Ja, ich lieb's. Ja, und wahrscheinlich auch irgendeine Biermarke. Das habe ich mir auch belegt. Bier würde auch gut gehen. Ja. Oder generell irgendwelche Sachen, die wir. Apple wäre krass. Ja, wir schätzen viel über Technik auch. Wird doch eher, aber wird wahrscheinlich doch eher, wenn es mal soweit ist, eine lokale Biermarke und dann kann man. Ja, das ist ja schon cool irgendwie. Ich glaube, dann hat man es erreicht als Podcaster. Wenn man Werbung spielt. Dann kann man aufhören. Da macht man eine Werbung. So viele Folgen, wie quasi der Werbevertrag geht und dann hört man einfach auf. Ja, vielleicht müssen wir aktiv anfragen. Wir punchen einfach die Zahlen so ein bisschen und sagen, ja, wollt ihr mal ein bisschen mit uns kooperieren? Und dann kriegt man einen kranken Deal. Ja. Und dann kriegt man wahrscheinlich auch Freibier, weil ich glaube, die Leute, die geworben werden, die müssen natürlich erst überzeugt werden vom Produkt. Und da muss man sich natürlich selber von überzeugen. Deswegen, ja, klar. Deswegen wird es dann so drauf rauslaufen. Das wäre schon cool. Ich würde sagen, kommen wir zu einer Kategorie. Ja. Darfst du dir eine aussuchen. Du wolltest was empfehlen, hast du gesagt? Ich wollte was empfehlen, ja, genau. Alles klar, dann. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Irgendwie hört es ein bisschen abrupt auf. Genau, ich habe es beim letzten Mal schon ein bisschen angeteasert. Meine Empfehlung ist eine Serienempfehlung. Eine Serie auf Netflix gibt es, glaube ich, schon seit 2015 oder 16. Und vielleicht habt ihr da schon mal drüber geblättert. Und zwar heißt die Superstore. Sagt es dir was? Superstore, wie der Laden. Superstore, nee. Nee. Die heißt Cloud9. Nee, die heißt Superstore. Aber was der heißt? Laden da drin heißt Cloud9. Superstore heißt Superstore. Die Serie. Okay. Zumindest im Deutschen. Ich also denk, ist ein Laden über... Ja, es ist quasi... also das grobe Genre ist auf jeden Fall Comedy. Ich weiß nicht, ob das auch eine Sitcom ist, weil die Leute nicht so viel rumsitzen. Aber es ist genau aufgebaut wie eine 087-Sitcom. Also wenn ich glaube, so Sachen wie Brooklyn Nine-Nine oder How I Met Your Mother oder irgendwie sowas in der Art, das sind ja alles Sitcoms, gefällt, dann könnte es vielleicht was sein für euch. Weil das Coole dran ist, dass die ganzen Leute alle in einem Supermarkt sind. Und da hast du natürlich, was irgendwie die Story-Stränge von den einzelnen Folgen angeht, komplette Auswahl, weil in einem Einkaufsladen hat es halt alles. Deswegen kannst du dir richtig verrückte Sachen überlegen. Und ganz grob die Story ist, dass ein Dude frisch anfängt da und merkt auch schon, der Typ ist eigentlich vielleicht sogar ein bisschen zu gut für den Laden. Also der könnte wahrscheinlich auch einen besseren Job bekommen, aber macht es halt mal. Und das ist halt so ein Typ, der ist so brutal gutherzig und kann halt, also brutal freundlich zu allen, aber eckt halt überall an, weil die Leute halt schon so ein bisschen ihre ganzen Sachen etabliert haben. Der eine, also es hat jeder natürlich einen Tick, so wie auch in jeder Sitcom. Jeder macht irgendwie was ganz Spezielles. Gibt es die Schwangere, die ganz jung schwanger geworden ist mit so einem komplett vercheckten Freund, der ist ja mit irgendeinem Billo-Ring, den er da im Kaufhaus gekauft hat, ihren Antrag machen will und so. Ich glaube, das ist eine von den ersten Folgen. Dann gibt es eine, die alle einteilt. Da stand so ein bisschen Love-Story mit dem neuen Dude. Und dann gibt es einen im Rollstuhl. Da gibt es halt dann ganz viele Behindertenwitze. Dann gibt es einen, der so ein Strebertyp ist. Lauter solche Sachen halt. Und dann gibt es noch den Filialleiter. Und das ist so ein christlicher Typ, der halt dadurch, dass er übertrieben christlich ist, auch überall aneckt. Und dann kommen halt, wie in jeder Sitcom üblich, irgendwelche komischen Situationen oder irgendwelche Spezialtage, wo irgendwas, wo sich alle verkleiden oder wo alle das und das machen oder keine Ahnung, ist so ein normales Sitcom-Ding, schaut sich super easy weg. Und ja, habe ich glaube 10-mal drüber geswiped oder gescrollt über die Serie und nie angeguckt, aber wurde mir immer empfohlen aufgrund von den anderen Sachen, die ich geguckt habe. Ich dachte, jetzt gucke ich halt mal rein. Und die erste Folge fand ich auch gar nicht so gut, aber dann habe ich ein bisschen weitergeguckt und jetzt bin ich irgendwo in der Mitte von der zweiten und ich würde es empfehlen. Deswegen hier. Und die Leute, die arbeiten alle da im Cloud9 Superstore. Alle arbeiten da, ja. Okay. Und dann kommen auch ab und zu mal so Kunden, die irgendwas Spezielles wollen und was weiß ich was, oder? Die Kunden sind immer sehr viel mit einbezogen, weil das sind... Also es wird sich dann meistens irgendwie über die lustig gemacht oder manchmal denke ich, also könnte ich eigentlich nicht mit dem Kunden umgehen, weil die halt so... irgendwie besonders flapsig irgendwie antworten oder denen eine komplett falsche Auskunft geben. Uns gibt immer wieder solche Zwischenreihen, so wie so Überblender-Szenen, die auch, wo nichts gesprochen wird, wo zum Beispiel, eine ist mir besonders aufgefallen, wo ein Mann und eine Frau gleichzeitig auf so ein Produkt greifen und es dann so halten und dann sich so gegenseitig in die Augen gucken, wie wenn es so Liebe auf den ersten Blick im Supermarkt, aber das, was sie halten, war so eine Hämorrhoidencreme und es geht dann halt nur so 2-3 Sekunden und dann geht eine andere Szene weiter und das kommt ganz viel irgendwie da drin vor. Ja, sehr gut. Und da habe ich mir auch auf IMDb, da gibt es eine Sektion, die ist auch sehr zu empfehlen, wenn ihr irgendwie eine Serie oder einen Film gut findet, geht bei IMDb in die Trivia, also quasi so kleine Hintergrundinformationen um die Dreharbeiten und die Schauspieler und so. Einfach so ein paar Infos. Geht da mal drauf und lest euch durch, was da alles drinsteht. Da stand zum Beispiel drin, dass der Store, damit sie das Set machen können, also jede Szene, egal was gedreht wird, ob das jetzt auch verrückt in einem amerikanischen Superstore, werden halt einmal ganz normal Lebensmittel verkauft, aber auch Spielsachen und Sportsachen und da ist eine Apotheke drin und man kann Waffen kaufen und dreht halt komplett durch. Es gibt also, du kannst da reingehen und alles direkt kaufen. Du kannst deine Elektroartikel da drin kaufen, Riesenauswahl. Und um das Set so filmen zu können, haben sie das quasi jedes Mal umbauen müssen. Also die hatten gar nicht so einen riesen Store. Ich glaube, nur die allererste Folge wurde in irgendeinem geschlossenen Kmart oder sowas gedreht und alles andere hat man dann über Spiegel so hingetrickst, also so wie auch bei Star Wars schon. Ja, ja. Und ansonsten mussten die immer, egal oder je nachdem, was gedreht wurde für eine Einrichtung, musste man das ganze Set umbauen. Crazy. Crazy. Also auch immer viel Aufwand. Klingt aufwendig, vor allem liegt da so viel Gruscht immer rum, weil ja alles, also die Boxen, das stand auch drin in der Trivia, die Boxen sind meistens leere Kartons. Und deswegen, die sind vielleicht schnell umgestellt, aber es stehen ja auch viele ausgepackte Produkte da, also irgendwelche Elektrogeräte oder die ganzen Lebensmittel und die muss man ja jedes Mal wieder irgendwie so hin dekorieren, damit die sauber sind oder auch drumherum auf den Theken, überall liegt Zeugs rum und immer wenn du das Set umbaust, kannst du nicht nur die Regale und die Theken und so umbauen, sondern musst halt auch zusätzlich noch die ganzen einzelnen Kleinteile umbauen. Also ich wollte es nicht machen. Nee, ich wollte da nicht am Set arbeiten. Es sind bestimmt so unbezahlte Praktikanten, die da die ganze Zeit umbauen. Und ein so ein Manager, mach mal das und du machst das. Nee. Die Sojasauce darüber. Ja. Und das sind jedes Produkt einzeln und einer muss immer rennen und alles hinstellen. Und was ich noch gelesen habe in der Trivia, dadurch, dass so viele, dass die Schauspieler immer umgeben waren von den ganzen Artikeln, haben sie alle so ein bisschen so eine Kaufsucht entwickelt und sich gern auf dem Set einfach Sachen bestellt, weil sie irgendwelche Produkte um sich rum gesehen haben. Das fand ich auch ganz witzig. Sehr gut. Okay, verlinke ich mir das. Habe ich schon aufgeschrieben. Sehr gut. Ja, ich hätte da noch einen Gag zu. Und zwar, wo gehen Superhelden einkaufen? Weiß nicht. Im Supermarkt. Wow. Der kam unerwartet. Der kam auch sehr tief, ja. Wow. Schön. Ja. So viel dazu. Sollen wir gleich weitermachen mit der nächsten Kategorie? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Okay. Jetzt gibt's alle. Und dann machen wir da weiter. Selten geworden, die Kategorie. Ja, hat man schon auf jeden Fall lange nicht mehr. Hat man schon lange nicht mehr. Ja. Müssen wir es erklären oder ist die selbst erklären? Ja, ich erkläre es geschwind. Und zwar heißt die Kategorie Tolle TikToks und Patrick und ich suchen uns ab und zu mal ein TikTok-Video aus, das uns besonders gut gefallen hat, aus Gründen, entweder weil es lustig ist oder besonders informativ, einfach ein TikTok, das heraussticht. Und ja. Sagen das euch und verlinken das euch in der Insta-Story und da könnt ihr es euch anschauen und genau, fahrt euch dann rein und dann vielleicht habt ihr einen Lacher für das TikTok übrig oder sonstiges. Das war's eigentlich schon. Genau so. Und als kleiner Service für euch kommt es dann auch in die Instagram-Story. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt nicht euer Handy rausgraben wollt, weil ihr gerade gechillt irgendwo auf dem Sofa oder auf der Terrasse liegt, dann könnt ihr einfach in der Insta-Story, die ihr alle abcheckt, einfach kurz die Videos angucken und dann habt ihr es ja auch nicht verpasst. So sieht's aus. Willst du anfangen? Ja, ich bin am Struggeln, aber ich benutze einfach das, was ich hier vorhin gezeigt habe. Und zwar habe ich das vorhin erst entdeckt. Und zwar war da eine Frau, die besitzt einen Hund. Das ist ein Corgi. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist der gleiche Hund, wie bei Brooklyn Nine-Nine, der, wie heißt der, hier, der Cabo. Ah, die Leute hassen mich jetzt. Ja, das schwarze Ding, der Hauptmensch, so wie heißt der denn? Geguckt. Ja, ich weiß gar nicht. Der Holt. Aber wie heißt sein Titel? Sein Titel ist Captain Holt, ja. Der hat der gleiche Hund. Die sich gerade nicht vorstellen können. Und die bastelt für ihren Hund einen besonderen Helm. Und macht dann einfach witzige Sachen mit diesem Hund. Also ich will gar nicht zu viel verraten. Ja, es ist gut, ich musste auch schon munzeln. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Oh, ich hätte auch eins mit einem Hund. Aber ich will nicht zwei Hunde in die... Ja. Tiere gehen auch immer. Tiere gehen immer, ist echt so. Vor allem halt süße Tiere. wenn ich so durchscroll, sehe ich auch bei mir ziemlich viele Tiere, die ich mal favorisiert habe. Ja. Kudi. Ja, mein TikTok, ich mache es auch schnell und trocken. Genauso wie die Makita Elektro, der Akkuschrauber von Makita. Wir haben vorher drüber geredet, haben auch jetzt schon ein paar Mal das angedeutet mit der 800er Spax, wie lang es auch immer ist, die da kurz im zweiten Gang reingejubelt wird. Also in dem Video geht es darum, dass einfach gezeigt wird, was die kann. Es wird sehr viel Holz, also es fliegen sehr viel Holzspäne durch die Gegend. Man sieht die brachiale Power von diesem Elektrogerät. Aber was viel cooler ist, ist, wie der Kommentar ist, der beschreibt, was das Ding alles kann, weil es so ein bisschen viel Umgangssprache ist. Und das wertet das Video einfach brutal auf. Deswegen, das ist mein tolles TikTok. Macht es auch sympathisch irgendwie. Macht's und greifbar. Ja. Und wie er auch die Akkuschrauber und Produkte hindreht und bewegt, ist einmal. Sehr gut. Sieht ziemlich gut aus. Die Leute, die den Kanal betreiben, die wissen genau, was sie tun. Und so muss es sein. So muss mir ein Produkt, also das ist wirklich ein Produkt, da würde ich gleich Amazon aufmachen und direkt das Ding kaufen. Ja. Obwohl ich einen Akkuschrauber habe, einfach nur, weil mich das so krass überzeugt habe, wie die das vorstellen. Ich habe einen Makita-Akkuschrauber, aber nicht den. Nicht den krassen. Ich habe die Billo-Variante. Ja, bei solchen Heimwerkgeräten ist doch eher eigentlich so, dass man im optimalsten Fall sich für eine Marke entscheidet, weil ja alle unterschiedliche Akkus haben. Genau. Und dann bleibt man bei der, einfach damit man nicht 10.000 Netzteile und Ladegeräte hat und 10.000 verschiedene Akkus. Und alles dann immer leer ist, genau da, wo man es braucht. Und so hat man dann irgendwann mal ein Sammelsurium. Meistens verkaufen die das sogar ohne Akku, gell? Ja, genau. Und dann brauchst du ja auch nicht drei verschiedene Akkus, wenn es reicht, wenn du ein oder zwei immer geladen hast und es dann jeweils in das Gerät steckst. Deswegen, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe bis jetzt ein einziges Gerät. Und es ist nur nicht zu spät. Ich glaube nicht, dass es die brachiale Power von dem Akkuschrauber hat. Oh, schlecht. Aber wenn ihr das hört, Makita, dann sponsert uns dann machen wir auch ein bisschen Werbung für alle möglichen Produkte. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte ein paar. Ich hätte auch ein paar. Also, ich bin sehr überzeugt, obwohl ich noch kein einziges besitze. Ich habe privat zwei. Sehr gut. Ja, so ist das. Das war's auch schon mit den TikToks. Fahrzeug rein. Guckt, checkt den Insta-Story, da sind sie drin. Gut. Weiter. Nächste weiter Kategorie. Im Text. Baller. Direkt weiterballern. Wie du willst. Also, wie du willst. Dann gibt's jetzt das. Es ist wieder soweit. Wir haben es bestimmt wieder anders gemacht wie beim letzten Mal. Auf jeden Fall haben wir es anders gemacht. Ja. Genau. Ich erkläre einfach die Kategorie auch. Okay. Ja, also, why not? Wir haben die Kategorie, wie heißt denn die? Musik. Hier, Get Onto the Boogie. Einfach nur Musik, oder? Musikkategorie. Ja. Wo wir am ersten Freitag des neuen Monats uns ein Album raussuchen, das rauskommt. Und wir hören das im Normalfall eine Woche an und ihr könnt es auch reinfahren. Ihr findet dann auch den Link zum Album in der Insta-Story und könnt euch das die ganze Woche anhören. Und wir reden dann ein bisschen drüber, sagen euch, was uns gut gefallen hat, was uns schlecht gefallen hat, ranken das auf unserer berühmt-berüchtigten Carstens & Crusoe-Skala ein. Und für die Musikinteressierten ist das bestimmt ein Augenschmaus. Und dieses Mal ist es auch ein bisschen entspannter, weil wenn alles nach Plan läuft, habt ihr sogar ganze 2 Wochen Zeit, euch das Album anzuhören. Ja, auf jeden Fall. Weil beim Special wird man es auf jeden Fall nicht behandeln. Nee, das ist als kleiner Hint. Da wird es noch nichts. Ja. Genau. Ja, wir haben uns auch schon entschieden. Du hast eine kleine Vorauswahl getroffen. Wir haben uns dann für den 2 Interpreten jeweils ein Lied angehört und dann haben eine Entscheidung getroffen. Keine Zufallsentscheidung, sondern von uns auserkoren. Wie heißt das Album? Das Album hat den Namen Nug Jumper und der Künstler nennt sich Agajon. Agajon klein geschrieben. Ja. Agajon klein geschrieben. Agajon. Ja, ich hab erst gedacht, das ist so Agajon und Jon so wie John oder nur ohne H und dann habe ich das in so zwei Worte habe ich einfach zusammen und klein und fertig. Clean. Es ist, wir haben reingehört falls es davon abhängig ist, ob ihr es euch auch anhört. Es ist sehr entspannter Hip-Hop mit Chill-Beats und vielen, also bis jetzt waren es in den Lieder, wir haben ein, zwei angehört, war es immer so eine Frauenstimme, die aus abgehackt war, so aus ein bisschen wie bei Lo-Fi und so weiter, und er hat einen Part gerappt, aber alles sehr entspannt. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann fahrt euch rein und wir reden drüber. Ja, ich denke, wird ein entspanntes Album, mal wieder was anderes. Ja. Das war dieses kleine Update von der Musik. Ja. Willst du nochmal ballern? Ja, das ballern wir immer zweimal. Wenn wir es jetzt gerade von der Musikkategorie hatten, an dem Sonntag, wo ich dann heimgefahren bin von der Reggae-Party, da habe ich komplett das Grimm-Album durchgeballert. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich ein richtig gutes Album. Du hast ja schon gemeint, das ist das, wo du am meisten gehört hast. Ja. Und das Geile ist halt auch, dass es sich am Stück so geil hört irgendwie. Ja, schon. Mega gutes Album. Ja, guter Track. Ich weiß gar nicht, der Krimi hat wahrscheinlich nicht unsere Folge angehört. Nee, hat er. Den müssen wir sie, glaube ich, irgendwie schicken oder so. Das wäre ganz cool, wenn er da nochmal eine kleine Reaction drauf gibt. Ja, schreibe ich mir auf. Schreib es mal auf. Weil ich glaube, da kam kein Insta-Story, wo man nochmal verlinken konnte. Ja, da war ein schwieriges Wochenende. War schwierig. Ja, ist alles gut. Aber vielleicht, wenn er es sich nochmal anhört und wir nochmal ein kleines Update und nochmal einen kleinen Shoutout an der Krimi geben können. Dann wird man endlich Fame. Dann können wir endlich Werbung für Makita machen. Ja, dann sagt er so, oh, da ist ein cooler Podcast aus der Nähe Stuttgart und da hört es euch rein. Ja. Das ist der Beste, den ich je gehört habe. Ja. Also, war so richtig übertrieben. Wir haben so zwei Hörer mehr. Aber ich glaube, es ist stetig am Steigen. Ab und zu checke ich immer so die Spotify Statistik zum Podcast und es geht so ganz langsam, so treppchenweise hoch. Aber wirklich ganz langsam und auch irgendwie ganz vercheckt mit den Views, die machen gar keinen Sinn. Deswegen weiß nicht, was die Leute da draußen machen. Aber scheinbar hören sie ein paar an, sonst wird man nicht ab und zu Feedback bekommen. Deswegen, zumindest wenn es einer hört, dann lohnt es sich ja schon. Ja, klar. Ja, klar. Ja, nice. Das war's mit den Kategorien für heute. Ich glaube, das war's auch mit der ganzen Folge. Alles klar, ja. Dann. Wir sind schon wieder über der magischen 45-Minuten-Marke. Ja, das ist deine Marke. Das ist meine Marke. Ja, ich finde, so eine Stunde ist zu lang. Ja, die letzte Folge war auch schon wieder über eine Stunde drüber. Da ist einfach, weiß ich nicht. Ich habe auch so ein, ich jag das, die fertige Datei immer durch so eine Webseite durch, die dann nochmal irgendwie die Lautstärke anpasst, dass nicht, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr lauter drehen müsst und beim nächsten Podcast wieder leiser und so, sondern da gibt es einen Standard für Podcasts, wie laut der sein soll. Und die machen das halt richtig. Und da habe ich das Problem, dass ich nur eine begrenzte Zeit habe, an Audiomaterial hochzuladen. Und wenn wir immer so lange Folgen machen, dann wird es immer ein bisschen stressiger. Ja. Dann müssen wir noch mehr frei so gratis Accounts machen. Dann machen wir jetzt endlich Schluss. Machen wir jetzt endlich Schluss, reden nicht im heißen Brei rum. Aber noch eine letzte Frage, Bubi, hast du noch was? Ja, ich wollte euch sagen, freut euch auf die nächste Folge. Und das wird super. Ich freue mich auch schon. Ich freue mich auch schon. Bald soweit. Das große Jubiläum. Das große Special. Also, dann macht's gut, Leute. Haut rein. Ja. Und seid gespannt, wenn wir euch wieder auf unserer Insel begrüßen. Ich bin Patrick und bin raus. Bis Denver.